D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Hacker greifen unsere Facebook-Daten ab. Um uns herum toben Kriege. Es werden Milliarden an den Aktienmärkten umgesetzt. Aber wir sprechen heute scheinbar über das kaputte WLAN von unserer Netzautorin Martina Schulte. Seriously? Ja, weil mein WLAN spinnt. Also ich habe, also obwohl der Router noch gar nicht so alt ist, habe ich im Moment im Büro irgendwie kaum mehr Empfang. Und ich habe meine Blitzumfrage bei uns in der Redaktion gemacht und ich habe festgestellt, dass fast jeder irgendwie Beef mit seinem WLAN-Router hat oder jemand kennt, der Beef mit dem WLAN-Router hat. Und deswegen habe ich gedacht, eigentlich ein ganz gutes Thema. Warum ist das so, dass wir da einen Stress haben mit dem WLAN-Router? Also Dan Nosowitz, das ist der Chefnerd des New York Magazine, der hat gerade noch geschrieben, die Wahrheit ist, dass die meisten Router schlechte Gadgets sind, die aus vielen Gründen oft nicht richtig funktionieren. Diesen Satz kann ich erstmal nur unterstreichen. Ich hatte auch schon wirklich diverse Router von diversen Firmen und so richtig hundertprozentig zufrieden auf Dauer war ich eigentlich noch nie. Das liegt daran, dass ein Router, sagt Dan Nosowitz, einfach nicht in der Lage ist, oft eine ganze Wohnung befriedigend abzudecken. Was ja ein bisschen gemein ist, weil dafür haben wir ihn ja gekauft. Eigentlich. Ich meine, er steht ja aber auch nicht also in jedem Zimmer, sondern er steht ja in einem Zimmer und die Wohnung hat hoffentlicherweise mehrere Zimmer. Sie hat mehrere Zimmer, genau. Was können wir denn machen? Also zunächst mal was Technisches, was wirklich hilfreich ist zu wissen. Also Michael Seemann, der empfiehlt zum Beispiel in der PC-Welt erstmal zu checken, was für einen Router man hat. Es gibt ältere Router, die mit 45 Mbit pro Sekunde Übertragungsrate unterwegs sind und neuere, die bis zu 1300 Mbit pro Sekunde haben. Also da kann es zum Beispiel schon mal liegen, wenn man einen alten Router hat, dann kann man sich vielleicht, wenn man den sowieso dauernd braucht, könnte man sich ja vielleicht mal so einen schnelleren neuen kaufen. Und dabei sollte man dann unbedingt darauf achten, dass es ein sogenanntes Dual-Band-Gerät ist, was sowohl 2,4 Gigahertz als auch die 5 Gigahertz Frequenz unterstützt. Das habe ich auch schon diesen Unterschied bemerkt im Handbuch. Ich musste neulich auch mal gucken. Genau, gut. Dann konnte ich umstellen. 2,4 auf 5, ganz ehrlich, im Frequenzbereich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es sein soll und was es bringt. Also 2,4 Gigahertz ist der ältere Standard. Der wird von den meisten Geräten unterstützt und der hat auch eine ganz gute Reichweite, aber er ist leider nicht besonders schnell. 5 Gigahertz ist der neuere Standard. Da sind auch nicht so viele Leute unterwegs. Also wenn man da quasi drin ist, da ist es möglicherweise nicht so voll in dem Bereich. Hat aber leider den entscheidenden Nachteil, dass man eher näher am Gerät dran sein muss. Also wenn man jetzt ein Stockwerk nach oben muss, dann bringt das möglicherweise nicht besonders viel. Das Gute ist jedenfalls, dass man bei so einem Dualband-Router beides hat. Also das heißt, man kann quasi nochmal so switchen. Mhm. Ich habe auch nochmal mit Moritz Metz gesprochen aus unserer Netzbastel-Sendung, endlich Sonntag. Der weiß ja eigentlich immer alles. Und empfiehlt halt eben auch, dass man nochmal den Funkkanalbereich im Router checken soll. Dazu braucht man wieder dein Handbuch, Thilo. Kann man dann reingehen und gucken und kann auf einen Kanal wechseln, in dem nicht alle Nachbarn unterwegs sind. Am besten kann man sich da im Netz nochmal so Videos oder so dazu angucken. Da gibt es ganz viele, die das genau erklären, also wie das funktioniert. Mhm. Das habe ich bei mir auch alles ausprobiert. Funktioniert? Hat nicht so hammerviel gebracht, okay. Fand ich jetzt. Dann vielleicht noch ein paar andere Tipps, was kann man noch machen, wenn wir schon beim Basteln sind? Ich habe gestern was sehr Schreckliches getan, was ich mir geschworen habe, nie zu tun. Ich habe meinen Router nämlich umgesetzt. Also am besten steht er ja in der Mitte der Wohnung, keinesfalls unterm Schrank oder im Schrank, was manche machen. Router mögen auch keinen Kabelsalat ringsrum, das lenkt auch das Signal ab. Viele Router mögen auch keine Wände, technisch gesehen sind Wände. Was für ein launisches Ding dieser Router eigentlich total. Ist, meine Güte, soll ich nicht so anstellen. Finde ich auch. Ja. Also technisch gesehen sind Wände zwar jetzt nicht das Problem, aber eben nicht jeder Router ist jetzt gleich gut drin. Und ich habe halt eben den Verdacht, dass meiner besonders lausig drin ist. Und was gestern wirklich geholfen hat, was ich mich lange geweigert habe zu tun, ich habe meinen Router weiter nach oben verlegt, also in den sichtbaren Bereich meines Regals, was ich sehr, sehr hässlich finde, denn Router sind nun mal sehr hässlich. Aber das Signal im Büro war wirklich gleich besser. Und das habe ich dann auch mal gemessen. Ich habe dazu die Apps speedtest.net benutzt. Die kann man sich im Netz runterladen. Das ist jetzt zum Beispiel eine iOS-App. Gibt es aber auch für Android, gibt es verschiedene Apps, kann man sich hier einfach mal angucken. Und ich war aber immer noch nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Und? Wie hat's geendet? Ich habe was total Schlimmes gemacht. Ich habe mit Alufolie und Gaffertape ein bisschen gebastelt. Es ist schlimm geendet. Ja? Bringt das denn wirklich was? Also Gaffertape und Alu, was hast du damit gemacht? Also, einmal eingehüllt? Schuhkarton macht man auch noch. Schuhkartons habe ich viele. Ich habe einen Schuhkarton genommen, Also wohlgemerkt ohne Deckel, innen mit Alufolie ausgekleidet, Loch für Kabel reingeschnitten, mit Gaffertape festgeklebt, Router reingeschmissen. So baut man sich sozusagen einen zugegebenermaßen noch hässlicheren DIY-Wi-Fi-Parabolverstärker. Die Funkstrahlen des Routers, die gehen ja normalerweise beim Router in jede Richtung. Ne? Aber wenn du den jetzt quasi in diesen kleinen Alufolie-Käfig reinsteckst, dann wirkt dieser Schuhkarton wie so ein Faradayscher Käfig. Das heißt, die gehen nur noch zur offenen Seite raus. Ah, okay. Hat natürlich den Nachteil, dass du in den Teilen, die jetzt abgeschirmt sind von deinem Alufolie-Karton, hast du halt irgendwie leider keinen Empfang mehr. Aber mein Büro hatte super Empfang. Also so einen geilen Empfang hatte ich noch nie. Aber das Schlimme ist, ich habe jetzt einen hässlichen Router in einem hässlichen Schuhkarton. Und ich muss jedes Mal weinen, wenn ich drauf gucke. Schick machen, das ganze Ding dann noch ein bisschen upcyclen. Ihr habt ein Problem mit eurem WLAN, schreibt eine Mail an mail@dradiowissen.de. Martina Schulte, unsere Netzautorin, ist gleich nach 8 im Live-Chat für euch da. Könnt ihr fragen, Moment mal, wie man das Ganze hat. Und du hast das Thema angefangen. Jetzt muss es auch zu Ende bringen. Ne? Moritz, hilf mir! Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?